Scholten, Baustelle, 4 Kilometer Stau, dort sind nur 2 Fahrstreifen frei. Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Heute Nacht, liebe Hörerinnen und Hörer, stellen wir Ihnen zunächst ein kleines Stück vor, das Sie sicher noch nicht kennen. Denn seit seiner Ursendung im Bayerischen Rundfunk am 2. Januar 1975 ist es offenbar in Vergessenheit geraten. Es heißt schlicht Kidnapping und sein Autor ist der Schauspieler Theo Lingen, der hauptsächlich als sogenannter Charakterkomiker in Erinnerung ist. Einen weiteren Krimi aus seiner Feder, Eine Minute vor sieben, haben Sie vielleicht schon bei uns gehört. Im folgenden Hörspiel hält sich Lingen als Sprecher allerdings völlig aus dem Fall heraus. Im Anschluss daran können Sie schon einmal einige Appetithäppchen der Mitternachtskrimis der folgenden Wochen kosten. Doch zunächst hören wir, wie Frau Generaldirektor Feld mit der Entführung ihres Gatten zurechtkommt. Kidnapping. Ein Kriminalhörspiel von Theo Lingen. Hier bei Generaldirektor Feld. Sind Sie Frau Feld? Nein, ich bin die Hausangestellte. Ist Frau Feld zu sprechen? Für wen bitte? Es geht Sie dann Dreck an. Holen Sie Frau Feld, aber ein bisschen schnell. Jawohl. Telefon, Frau. Hier ist Frau Feld. Was wünschen Sie? Frau Feld, sind Sie mit Ihrer Hausangestellten allein zu Hause? Unverschämtheit. Hallo. Hören Sie, gnädige Frau, ich glaube, sowas machen Sie so schnell nicht wieder. Los, her mit denen. Mitkommen. Aha. Was soll ich hier? Abwarten. Wollen Sie mir jetzt endlich sagen, was Sie wollen? Sie werden jetzt mit Ihrer Frau sprechen. Da, nehmen Sie den Hörer. Reden Sie, aber nur das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Hallo, Maria. Bist du es? Fritz! Ja, ich kann dir im Augenblick nicht sagen, wo ich bin. Der Mann, der dich eben angerufen hat und mit dir sprach, wird dir alles erklären. Ich darf jetzt nicht weitersprechen. Es geht mir gut, aber vergiss nicht... Los, jetzt halten Sie den Mund, geben Sie den Hörer her. Los, keine Umstände. Fritz, was ist passiert? Wo bist du? Also los, her mit dem Hörer, oder? So, na also, warum nicht gleich so? Hallo, Frau Feld, sind Sie noch da? Um Gottes Willen, was ist los? Was ist mit meinem Mann? Was haben Sie mit ihm gemacht? Wer sind Sie überhaupt? Frau Feld... Jetzt hören Sie einmal ganz ruhig zu, sonst... Nein, rufen Sie sofort meinen Mann wieder ans Telefon. Ich verlange... Kommandieren Sie da nicht rum, Ihr Mann ist im Moment ein bisschen weggetreten. Das macht aber nichts, der wird schon wieder auf die Beine kommen. So, jetzt passen Sie mal ganz schön auf. Was ich Ihnen zu sagen habe, das müssen Sie sich gut merken. Ihr Mann... Ich will ihn sprechen, geben Sie ihn mir an den Apparat. Hören Sie doch endlich mit dem Dazwischengequatsche auf, haben Sie mich verstanden? Hallo? Ja, ich höre. Na also... Wenn Sie vernünftig bleiben, Frau Feld, ist alles halb so schlimm und bald vorbei. Also, jetzt rede ich. Ihr Mann ist bei uns. Kapiert? Nein, ich verstehe nicht. Wir haben ihn uns geschnappt. Was haben Sie da gesagt? Ja, Sie haben ganz richtig verstanden. Ihr Mann ist gekidnappt. Wie das heutzutage öfter mal passiert. Nein. Sie brauchen gar keine Angst zu haben. Wenn Sie alles tun, was ich Ihnen sage... Außerdem ist Ihr Mann bei uns ganz gut aufgehoben. Nein! Nein! Schreien Sie doch nicht so ins Telefon, da kann Ihnen mir das Trommelfell platzen. Also weiter. Wenn Sie pünktlich mit dem Zaster rüberkommen, können Sie auch umgehend Ihren Mann wieder haben. Reden Sie nicht solchen Unsinn! Ich werde sofort die Polizei verständigen. Und Sie werden gar nichts. überhaupt nichts. Sie werden nur das tun, was ich Ihnen sage. Erstens, keine Polizei. Wenn Sie die Bullen holen, garantiere ich für nichts. Zweitens, zu keinem Menschen ein Wort. Hören Sie! Halten Sie die Klappe, ich bin noch nicht fertig. Sie und Ihre Angestellte werden Ihr Haus nicht eher verlassen, als ich es Ihnen erlaube. Sie brauchen gar keinen Versuch zu unternehmen. Ihr Haus wird bewacht. Wegen Lösegeld rufe ich noch an, wenn ich mit Ihrem Mann klargekommen bin. Und noch einmal, keine eigenmächtigen Schritte, sonst knallt's. Ende. Hallo! Hallo! Hören Sie doch! Ich muss Ihnen... Oh mein Gott! Firma Feld und Co., guten Tag. Sie wünschen bitte. Fräulein Zimmermann, hier spricht Frau Feld. Bitte verbinden Sie mich sofort mit Dr. Walterscheid. Der Herr Doktor ist in einer Sitzung, gnädige Frau. Rufen Sie ihn bitte raus auf meine Verantwortung. Ich muss ihn sofort sprechen, es ist dringend. Machen Sie schnell. Einen Augenblick, gnädige Frau, ich versuche es. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Walterscheid? Guten Tag, gnädige Frau. Dr. Walterscheid. Ja? Ich rufe Sie an, weil ich... Sie werden meine Aufregung gleich verstehen. Ich bin völlig verzweifelt. Mein Mann... Was ist mit Ihrem Mann? Ist was passiert? Ja. Nein. Herr Doktor, es handelt sich um mich. Ich habe eine Frage. Aber bitte, gnädige Frau, ich stehe Ihnen zur Verfügung. Dr. Walterscheid, würden Sie mir, wenn ich Sie darum bitte, uneingeschränkt in einer lebenswichtigen Sache zur Verfügung stehen? Selbstverständlich, gnädige Frau, ist doch klar. Können Sie mir sagen, um was es sich handelt und wann das sein sollte? Ist Ihr Mann... Diese Frage darf ich... kann ich nicht beantworten. Ich werde mich also, wenn es nötig ist, an Sie wenden. Bleiben Sie bitte heute in der Firma. Büro Körner. Herr Kollege, hier spricht Walterscheid. Ich hatte da eben einen sehr eigenartigen Anruf von der Gattin unseres Chefs. Wieso? Ja, sie war sehr aufgeregt. Aha. Entschuldigte sich dafür, wollte auch nichts Direktes sagen. Das Einzige, was ich dann endlich konkret mitbekommen habe, war, dass sie von mir Hilfe erbat. Ja, was ist das für eine Hilfe? Wie soll man das verstehen? Das weiß ich eben nicht. Hängt das mit Ihrem Mann zusammen? Ja, das könnte sein. Denn immer, wenn ich auf ihn zu sprechen kam, lehnte sie ganz abrupt eine diesbezügliche Antwort ab. Ach. Ja. Ja, kann es sich vielleicht um den Gesundheitszustand unseres Chefs handeln? Ja. Abgesehen davon, dass er heute nicht in die Firma gekommen ist, wissen Sie ja genauso gut wie ich, dass es ihm in der letzten Zeit gar nicht gut ging. Ja, ich weiß. Das sind sicher alles noch Nachwirkungen des Infarkts vor einem halben Jahr. Ja. Das ist ja sowieso ein Wunder, wie ihn die damalige Behandlung und die Medikamente wieder hingekriegt haben. Hat Frau Feld gesagt, dass Sie anrufen sollen oder ruft sie Sie wieder an? Nein. Ganz plötzlich brach sie das Gespräch ab. Sie sagte nur, wenn es nötig sei, rief er sie wieder an. Merkwürdig. Das ist ja wirklich merkwürdig. Oh, was kann man da machen? Ja, und sie hat sich nicht geäußert, um was sie bitten will? Nein. Sie hat nicht einmal eine Andeutung gemacht. Na, also, dann warten wir doch erst mal ab, bis sie wieder anruft, ne? Ja. Naja, mehr können wir im Augenblick nicht tun. Tja. Also, bis später. Bis später. Ich melde mich sofort wieder. Hören Sie, Frau Feld, ich habe Ihnen gesagt, dass Sie nichts unternehmen dürfen, wovon ich nichts weiß. Und ehe ich es Ihnen erlaube. Und jetzt haben Sie mit jemandem telefoniert. Ich habe versucht, Sie anzurufen, aber Ihr Apparat war besetzt. Wer war das? Wie geht es meinem Mann? Merken Sie sich eins, Fragen stelle ich. Mit wem haben Sie eben gesprochen? Mit der Firma meines Mannes. Wie geht es meinem Mann? Ich habe Sie etwas gefragt. Mit wem haben Sie gesprochen? Mit dem Vizedirektor der Firma meines Mannes, Dr. Walterscheid. Wollen Sie mir nun endlich sagen, wie es meinem Mann geht? Ja. Deswegen rufe ich Sie ja an. Da können Sie ja mal sehen, wie nett wir sind. Er redet immer von einem Medikament, das er haben will. Hat er denn das nicht bei sich? Nein, er sagt, er hätte es verloren, als er zu uns ins Auto stieg. Haben Sie ihm etwas angetan? Ja. Freiwillig ist er natürlich nicht mitgegangen, da ein bisschen nachgeholfen. Ich will meinen Mann sofort sprechen. Sie haben mir immer noch nicht gesagt, wie es ihm geht. Jetzt schläft er. Vorhin hat er sich einmal ein bisschen aufgeregt, da haben wir ihn beruhigen müssen. Was haben Sie mit ihm gemacht? Jetzt regen Sie sich erst einmal wieder ab, Frau Feld. Ihrem Mann geht es gut. Passen Sie auf, das können Sie gleich selber hören. Schalt mal ein. Maria, mir geht's gut. Tue alles, was die Männer von dir wollen. Ich habe nur eine Bitte. Besorge mir meine Medikamente von Dr. Michalitz. Leb wohl, Maria. Fritz! Fritz, wo bist du? Na, was habe ich Ihnen gesagt? Das war nicht mein Mann. Wer hat da gesprochen? Das war Ihr Mann. Es war eine Tonbandaufnahme. Die haben wir extra für Sie gemacht, damit Sie hören können, was Ihr Mann will. Wohin soll ich ihm denn sein Medikament bringen? Ja, das holen wir uns schon selber. Sie müssen nur das Rezept, das im Nachtschrank Ihres Mannes liegt, aus Ihrem Balkonfenster runterwerfen. Alles andere erledigen wir. Aber gehen Sie sofort vom Fenster weg, wenn Sie das Rezept geworfen haben. Ist das klar? Ja. Ich mache alles so, wie Sie es sagen. So, und jetzt das Wichtigste. Wenn Sie also Ihren Mann wiedersehen wollen, kostet das rund eine 500.000. Die haben Sie natürlich nicht zu Hause. Sie dürfen also noch einmal die Firma Ihres Mannes anrufen und Ihrem Vizedirektor unsere Forderung nennen. Für die Beschaffung des Geldes geben wir Ihnen 12 Stunden Zeit. Danach sind Sie. Verstanden? Ja, ich habe alles verstanden. Und noch einmal... Keine Polizei. Sagen Sie das auch dem Herrn in der Firma. Sonst ist er selber dran. Ende. Hier, Körner. Na, endlich. Da sind Sie ja, Herr Körner. Ich versuche schon eine ganze Weile, Sie zu erreichen. Es war aber immer besetzt. Ja, das hat seine Gründe, Dr. Walter Schein. Hm? Ich habe in der Zwischenzeit wichtige Informationen eingeholt. Na ja, na, ich auch. Und deswegen rufe ich Sie an. Ja, ich weiß, was Sie mir sagen wollen, Dr. Walter Schein. Was? Die Frau Generaldirektor hat Sie wegen des Lösegeldes angerufen, nicht wahr? Ja, woher wissen Sie das? Also passen Sie auf, ich habe einen entscheidenden Schritt getan. Ich lasse das Telefon von Frau Feld überwachen. Ich bin über alle Gespräche, die sie geführt hat, orientiert. Aber ist die Polizei jetzt etwa eingeschaltet? Aber nein. Ich habe in der Postverwaltung einen unserer Herren Gesellschafter eingeschaltet. Etwas außerhalb der Legalität. Ja. Jetzt können wir die Gangster jedenfalls hören. Wir wissen zwar nicht, wo sie sind. Sie telefonieren immer von anderen Apparaten. Dann wissen Sie auch von dem Rezept. Ja, natürlich. Ja, wenn die Kidnapper merken, dass sie abgehört werden... Was werden Sie dann mit Direktor Feld machen? Also keine Sorge, Dr. Walter Schein. Die Abhörmethoden sind heutzutage nicht zu bemerken. Wir müssen nur alles tun, um den Gangstern zuvorzukommen. Von großem Vorteil ist, dass wir eine Frist von 12 Stunden haben. Ja. Also wir müssen uns sehen. Ich möchte mit Ihnen einen Plan auch wegen des Lösegeldes besprechen. Wann kann ich kommen? Am besten sofort. Ich habe das Rezept. Was mache ich denn jetzt damit? Frag nicht so dämlich. Damit gehst du in die nächste Apotheke und lässt dir das Medikament geben. Das Rezept ist aber sehr alt. Wenn mich der Apotheker nach was fragt, was soll ich sagen? Tja, er kann ja den Arzt anrufen, der das Rezept ausgestellt hat. Aber wenn der Apotheker... Red doch keinen Blödsinn. Geh schon. Ende. das wäre sehr gut, Herr Präsident. Ich wäre Ihnen außerordentlich verbunden, wenn Sie über Ihre Organisation als Apothekerverband mir helfen würden. Die Polizei möchte ich aus bestimmten Gründen noch nicht alarmieren, weil... Das verstehe ich. Das könnte die Lage Ihres Herrn Generaldirektors vielleicht verschlimmern. Eben. Unter diesem Eindruck steht auch die Gattin des Generaldirektors. Sie hat ja auch den Gangstern die entsprechende Zusage machen müssen. Und da ich glaube, dass sie in ihrer derzeitigen Verfassung keiner vernünftigen Überlegung fähig ist, haben wir, Dr. Walterscheid und ich, Sie als den Präsidenten des Apothekerverbandes angerufen, um Sie zu bitten, uns in unseren Absichten zu unterstützen, soweit es geht. Selbstverständlich. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung. Wenn ich Sie also richtig verstanden habe, möchten Sie, dass ich sofort alle diensthabenden Apotheken verständige, auf den Überbringer eines Rezeptes von Dr. Mikalitz Acht zu geben. Ja. Wenn dieser Mann das Rezept vorweist, soll der jeweilige Apotheker mich oder Sie sofort verständigen. Geht das? Aber natürlich. Der Apotheker wird immer eine Möglichkeit finden, die Abgabe des Medikamentes etwas zu verzögern. Er kann sagen, er muss es erst anfertigen oder etwas Ähnliches. Ja, wir wollen also hoffen, dass wir so zum Ziele kommen und den Mann stellen können. Mhm. Besten Dank, Herr Präsident. Bitte sehr. Aber ja, Frau Feld, jetzt bleiben Sie mal auf dem Teppich, das Rezept wird besorgt. Lassen Sie mich vor allen Dingen mit meinem Mann sprechen, aber lassen Sie nicht wieder das Tonband laufen. Ich will von meinem Mann selber hören, wie es ihm geht. Wenn ich Ihnen sage, es geht ihm gut, dann muss Ihnen das genügen. Warum hat er sein Medikament noch nicht bekommen? Ich sagte Ihnen doch, es ist unterwegs. Jetzt hören Sie mir doch einmal zu und quasseln Sie nicht dauernd dazwischen. Jetzt rede ich, verstanden? Bitte, was soll ich tun? Ich tue ja alles, was Sie wollen, wenn mein Mann... Wenn Sie jetzt einmal still sind und auf das hören, was ich sage, dann kriegen Sie ihn ja auch bald wieder, also... So, jetzt reden wir erst mal vom Geld. Haben Sie mit dem in Frage kommenden Mann in der Firma gesprochen? Ja, das Geld steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, auch vor Ablauf der von Ihnen gesetzten Frist. Na also, das klappt ja. Und nun passen Sie noch einmal gut auf. Also so blöd, wie andere das mit Lösegeld machen, so blöd wollen wir beide ja nicht sein, nicht wahr? Wir machen das so, dass die Bullen Stielaugen kriegen und in die Röhre gucken. Alles wegen Ihres Mannes. Sie bleiben also zu Hause und warten ab, bis ich wieder anrufe. Ende. Ingenieur Körner? Hier, Lindenapotheke. Ist bei Ihnen das Rezept aufgetaucht? Ja, es ist genau das Rezept, wie es mir unser Präsident beschrieben hat. Ich habe den Mann, der das Rezept brachte und der da jetzt vorne im Laden steht, gesagt, ich meine, um Zeit zu gewinnen und um mit Ihnen zu sprechen, dem habe ich gesagt, ich müsste das Medikament erst anfertigen. Und dann bin ich nach hinten in mein Büro gegangen, um Sie anzurufen. Kann der Mann vorne im Laden Sie nicht hören und keinen Verdacht schöpfen? Nein. Und ich habe mit allen möglichen Fachausdrücken mein Weggehen zu erklären versucht. Er hat mir das auch abgenommen. Was soll ich nun machen? Zeit gewinnen. Das ist das Wichtigste. Lassen Sie sich mit der scheinbaren Herstellung des Medikaments noch Zeit. Wo ist Ihre Apotheke? Am Lindenplatz 4-5. Danke für Ihre Mühe. Alles andere machen wir. Halt, Moment noch. Was macht der Kerl jetzt? Ja, er hatte mich gebeten, ob er mal unser Kundentelefon benutzen darf. Warten Sie, ich sehe mal nach. Ja, er telefoniert noch. Aber Menschenskind, ich kann doch nichts dafür. Der Pillendreher muss diese Tropfen erst zusammenmixen, hat er gesagt. Verdammt noch mal, wie lange kann das dauern? Kein Dunst. Ist denn das so dringend? Ja, zum Teufel. Der Direktor pfeift schon auf dem letzten Loch. Ich glaube, der ist kurz vorm Abkratzen. Na, dann lass ihn doch. Jetzt dreht doch keinen Quatsch. Für einen toten Body zahlt kein Mensch was, also. Wart, bis der Apotheker fertig ist. Und dann komm rasch hierher. Aber rasch. Okay. Firma Feld und Co. Guten Tag. Sie wünschen bitte... Fräulein Zimmermann, hier spricht Körner. Verbinden Sie mich rasch mit Dr. Walterscheid. Moment bitte. Walterscheid, wo stecken Sie denn, Herr Körner? Im Auto. Hm? Ich bekam einen dringenden Anruf aus einer Apotheke. Das Rezept ist aufgetaucht. Wo denn? In der Lindenapotheke. Muss man doch sofort hin. Ich bin ja schon da. Ich habe den Dienstwagen genommen mit Telefon, damit erstens ich immer zu erreichen bin, ich aber auch Sie jederzeit von dem Auto aus informieren kann. Und was ist mit dem Rezept? Ja, der Apotheker hat etwas Zeit geschunden unter der Angabe, er müsse das Medikament herstellen. Ich stehe hier versteckt am Lindenplatz und warte darauf, dass der Gangster rauskommt. Was wollen Sie denn machen? Ich würde ihn verfolgen. Er muss ja mit dem Medikament dahin, wo man unseren Chef festhält, nicht? Ja. Und jetzt bitte ich Sie um etwas. Sagen Sie auf keinen Fall nein. Was soll ich tun? Bitte rufen Sie den Polizeipräsidenten an. Er ist ja mit unserem Chef gut befreundet. Erzählen Sie ihm alles und bitten Sie ihn, dass er sofort 2 Funkstreifenwagen hierher zu mir, zum Lindenplatz, beordert. Aber Herr Körner, wir sollten ja auch... Ja, ich weiß, es ist gegen die Abmachung von Frau Feld mit den Kidnappern, aber es muss sein. Sonst gehen uns die Kerle durch die Lappen. Halt, halt, Augenblick. Da kommt der eine raus. Also ich mache jetzt Schluss, halte Sie aber auf dem Laufenden. Ja, bitte? Frau Feld? Ja? Ich habe alles wegen des Medikaments unternommen. In ein paar Minuten ist es hier. Mein Freund, der hat mich schon verständigt. Der musste etwas länger in der Apotheke warten. Sie sehen, wir tun alles für Ihren Mann. Jetzt müssen Sie aber auch einmal etwas für uns tun. Sagen Sie mir erst, wie es meinem Mann geht. Dann werde ich alles. Ihr Mann geht es gut. Wenn es ihm nicht gut ginge, dann würde ich Sie doch überhaupt nicht mehr anrufen. Dann wäre es doch aus. Kapiert? Ja. Übrigens, der schläft die ganze Zeit. Scheint einen guten Schlaf zu haben. Naja, also, jetzt reden wir wieder vom Lösegeld. Das steht Ihnen ja zur Verfügung. Aber wo? In der Firma. Frau Feld, für wie blöd halten Sie mich denn eigentlich? Ich gehe doch nicht in die Höhle des Löwen. Nein, nein, nein, nein, nein. Das Geld, das müssen Sie mir besorgen. Schicken Sie Ihr Hausmädchen mit der Einkaufstasche in die Firma, die soll dort den Zaster abholen. Dann soll sie langsam auf demselben Weg nach Haus kommen. Sie soll ein rotes Kopftuch tragen und alles andere überlassen Sie uns. Sie wird einen kleinen Schreck kriegen, aber das geht vorbei. Wenn wir die Scheinchen haben, kommt Ihr Mann mit der Taxe nach Haus. Schluss. Zentralanwärter 1, bitte kommen. Zentralanwärter 1, bitte kommen. Hier Wärter 1. Hier Wärter 1, ich höre. Suchen Sie Verbindung mit einem Mercedes mit der Nummer F wie Friedrich, M wie Martha, 2273. Telefon 137. Fahrer gibt Ihnen weitere Instruktionen. Dringend. Ende. Hier Wärter 1. Hier Wärter 1. Verstanden. Ende. Zentrale an Gustav 1. Bitte kommen. Zentrale an Gustav 1. Bitte kommen. Hier Gustav 1. Hier Gustav 1. Ich höre. Meldung an Gustav 1. Suchen Sie Verbindung mit einem Mercedes mit der Nummer F wie Friedrich, M wie Martha, 2273. Telefon 137. Fahrer gibt Ihnen weitere Instruktionen. Dringend. Ende. Hier Gustav 1. Hier Gustav 1. Verstanden. Ende. Meldet sich denn dann niemand? Hier, Herr Walterscheid, wer spricht? Na endlich, Körner, Herr Walterscheid. Ja. Wo bleiben die Funkstreifen? Ja, sind ja schon angefordert, die müssen bald bei Ihnen sein. Davon bald habe ich nichts, die müssen schon hier sein. Mein Gott, hoffentlich finden die mich. Ich bin nämlich schon hinter der Taxe her, die sich der Kerl genommen hat. Ich nenne Ihnen jetzt fortlaufend die Straßen, durch die ich die Taxe verfolge, damit Sie bei eventuellen Rückfragen den Funkstreifen entsprechende Angaben machen können. Ja. Also, jetzt... Hubertusallee. Wenn ich bloß wüsste, wohin der fährt. Kann die Autozentrale den Chauffeur nicht anrufen und ihn fragen und ihnen dann die Adresse weitergeben? Ja, das hört doch der Kerl mit und wird Verdacht schöpfen. Achtung, Taxe biegt in die Sandmannstraße. Jetzt hat sich der Kerl nach hinten umgedreht und kontrolliert die Straße. Ich weiß nicht, ob er merkt, dass ich ihm nachfahre. Bleiben Sie am Telefon, damit Sie jederzeit die Funkstreifen instruieren können. Ja, ja, ja. So, jetzt neue Abbiegung. Goetheplatz, links hinein in Wertherweg. Da, endlich eine Funkstreife. Ja. Oh, nichts, das ist eine von den Angeforderten. Aber verstellen Sie doch der Taxe den Weg. Verhaften Sie den Gangster. Dann erfahren Sie doch sofort die Adresse. Halt, Moment. Was macht er denn jetzt? Was ist? Die Funkstreife hat ihn nervös gemacht. Der schlägt den Chauffeur mit einem schweren Gegenstand auf den Kopf. Nein. Der Wagen schleudert. Der Gauner greift ins Lenkrad und der Wagen wird langsamer. Die Funkstreife und ich, wir kommen näher. Der Gauner macht die linke Tür auf. Der Chauffeur wird rausgestoßen. Mein Gott, der schießt auf ihn. Nein. Der Gauner setzt sich hinter das Steuerrad und fährt weiter. Jetzt bleiben Sie am Apparat und hören Sie mit. Ja. Wir halten jetzt beim Chauffeur. Ich lege den Apparat nicht auf, nur auf den Sitz. Ich steige aus und kümmere mich um den Chauffeur. Ja. Sind Sie schwer verletzt? Haben Sie Schmerzen? Bitte helfen Sie doch. Bringen Sie den Mann sofort ins Unfallkrankenhaus. Halt, Moment! Moment mal. Er will was sagen. Wir helfen Ihnen. Haben Sie keine Sorge. Sagen Sie, können Sie uns die Adresse sagen, wohin Sie fahren sollten? Kleinwerder Steinweg 13. Danke. Schnell, ins Krankenhaus. Geh zurück zu meinem Wagen und warte auf Ihre Kollegen. Hallo? Hallo, Herr Walterscheid? Ja, ich habe alles mitgehört. Ja, jetzt haben Sie ja die Adresse. Gott sei Dank, die habe ich. Wenn die andere Funkstreife sich bei Ihnen melden sollte, dann wissen Sie jetzt, wohin Sie auf schnellstem Wege fahren sollen. Ja. Kleinwerder Steinweg 13. Dr. Walterscheid, Ihre Maßnahmen haben glänzend funktioniert. Ja? Wir stehen jetzt hier Kleinwerder Steinweg 13. Die Besatzung und der Streifenwagen haben sich gut getarnt und sind, wenn der Gangster mit der Taxe ankommt, zu sofortigem Einsatz bereit. Aber wo bleibt er denn so lange? Müsste doch schon dort sein. Tja, wie mir der Polizist des einen Streifenwagens erklärte, haben sie noch eine Weile verfolgt und gejagt, um den Eindruck zu erwecken, nicht zu wissen, wohin er fahren will. Dann haben sie ihn absichtlich entkommen lassen. Jetzt erwarten wir ihn hier. Warum gehen Sie nicht gleich ins Haus? Wir wissen ja nicht, ob ihn der Gauner in der Zwischenzeit gewarnt hat. Die Polizisten von der Funkstreife wollen den anderen Gangster in Sicherheit wiegen. Schon im Interesse unseres Generaldirektors. Ja, verstehe. Kann ich noch irgendetwas für Sie tun? Nein. Halt! Warten Sie. Was ist? Der Mann mit dem Medikament kommt. Aber ohne die Taxe. Schaut sich vorsichtig um und geht geradewegs aufs Haus zu. Jetzt springen drei Polizisten auf ihn zu und nehmen ihn fest. Ich muss Schluss machen. Ich muss ins Haus. Jetzt halten Sie aber mal die Luft an. Wie Sie sich benehmen, Frau Feld, das ist eine Unverschämtheit. Wenn Sie bedenken, was ich alles für Sie getan habe, eine Frechheit ist das. Aber hören Sie doch. Fangen Sie nicht wieder an zu lügen. Ihr Mädchen ist nicht aus dem Haus gegangen. Natürlich auch nicht in die Firma, also ist kein Geld da. Was stellen Sie sich denn nun vor, was mit Ihrem Mann geschieht? Das Mädchen hat Angst gehabt mit dem vielen Geld. Ich habe Ihnen gesagt, dafür garantiere ich, dass ihr nicht passieren wird. Aber was jetzt hier passiert, dafür garantiere ich nicht. Und daran sind einzig und allein Sie schuld. Sie haben Ihren Mann auf dem Gewissen. Nein. Hände! Verdammt! Wehren Sie sich nicht. Legen Sie den Telefonhörer hin. Nein, nicht auf die Gabel. Auf den Tisch. Mit wem haben Sie eben gesprochen? Ach, Herr Wachtmeister, darf ich den Telefonhörer mal haben? Bitte sehr. Abführen! Scheiße. Hallo? Wer ist da? Hier ist Frau Feld. Was ist passiert? Ingenieur Körner, ich bin in dem Haus der Kidnapper. Es ist alles vorbei. Beruhigen Sie sich. Wo ist mein Mann? Wir werden ihn sofort holen. Bitte, Herr Wachtmeister, lassen Sie den Herrn Generaldirektor suchen. Jawohl. Gnädige Frau, Ihr Mann wird gleich da sein. Ich habe auch das Medikament. Also alles in bester Ordnung. Da kommt Ihr Mann. Guten Tag, Herr Generaldirektor. Hier am Telefon Ihre Frau. Hallo? Maria. Sie hörten Kidnapping, ein Kriminalhörspiel von Theo Lingen. Es sprachen Frau Feld, Solveig Thomas, die Gangster, Hans Brenner und Mogens von Gadow. Generaldirektor Feld, Michael Kramer. Vizedirektor Dr. Walter Scheidt, Max Eckert. Ingenieur Körner, Hans Korte. Apotheker, Joachim Wichmann. Präsident, Richard Laufen. Sekretärin Fräulein Zimmermann, Lisa Ravel-Frank. In weiteren Rollen Isolde Barth, Dietrich Thoms, Peter Museus, Ulf-Jürgen Wagner und Heide Pötzl. Musik Frank Duval. Regie führte Heinz-Günther Stamm. Das war eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1974. Da das Verbrechen bekanntlich keine Pause macht, werte Krimi-Freunde, können wir Ihnen versprechen, dass es sich auch nächste Woche auf diesem Sendeplatz austoben darf und übernächste und übernächste. Den kommenden Samstag beginnen wir mit einer kleinen Kuriosität, dem einzigen Abstecher des großen Dramatikers Heiner Müller ins Kriminalistische als Autor. Der Leser Heiner Müller schmökerte, wie bekanntlich auch sein Dichterkollege Bertolt Brecht, gerne in amerikanischen Kriminalromanen, besonders denen von Dashiell Hammett oder Ross Thomas, wo sich die hartgesottenen Burschen für die Gerechtigkeit ins Zeug legten, mit dem Whiskyglas in der einen Hand, der Knarre in der anderen und der Zigarette im Mundwinkel. Und genau durch dieses Faible konnte Heiner Müller 1962 der DDR-Obrigkeit ein Schnippchen schlagen. Im Jahr zuvor war sein Theaterstück »Die Umsiedlerin« mit einem Aufführungsverbot belegt und Müller aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen worden, was einem Publikationsverbot gleichkam. Dennoch konnte Müller den Zensoren seinen literarischen Ausflug in die Unterwelt mit dem Titel »Der Tod ist kein Geschäft« unterschieben, indem er zu dem reißerischen Pseudonym Max Messer griff. Da sich die DDR selbst als das Land, das am Ende der Weltkriminalstatistik liegt, propagierte, fand das Verbrechen in den Krimis denn auch häufig im Ausland statt. Etwa in England, der Heimat des harmlos verstaubten Detektivromans. Heiner Müller alias Max Messer mochte es, wenn schon denn schon, eine Nummer größer und wählte als seinen Schauplatz dann gleich Las Vegas, USA, das symbolträchtige Zentrum des Kapitalismus, in dem in den 20er Jahren ein Führungskampf innerhalb der Unterhaltungsmafia entbrannte. Zu deiner Information. Das Syndikat legt keinen Wert auf weitere Differenzen zwischen der Zentrale in Chicago und der Filiale in Las Vegas. Konntet ihr die Rechnung nicht auf einer weniger heiße Tour begleichen? Die kleine Differenz beträgt $500.000. Unterschlagung. Vertrauensbruch, Ich rede nicht davon, dass er Bloomfield an Rix verkauft hat. Bloomfield? Ja. Den Jazzsänger. Der Mann hat Gold in der Kehle. Eine Goldgrube für uns. Wer ist Rix? Neuer Mann in Las Vegas. Kleiner Gangster, der sich mausig macht. Er hat vor einem Monat eine Nachtbar aufgemacht am Stadtrand. Er muss irgendeinen Senator gekauft haben, wir wissen noch nicht welchen. Und seit Montag gehört ihm ein zweites Lokal. Es sieht aus, als ob er sich breit machen will in Las Vegas. Riga war unser Mann, aber wir haben den ersten Bericht über Rix aus dem Stadthaus bekommen. Riga hat sich das Maul mit Banknoten versiegeln lassen. Ich denke, das genügt. Einige Interpreten des Müllerschen Oeuvres wollen in dem scheinbar oberflächlichen Groschenkrimi durchaus Parallelen zur politischen Lage in der DDR erblicken. Demnach wäre mit der Zentrale in Chicago das Zentralkomitee in Moskau gemeint. Die Filiale Las Vegas wäre somit die DDR und das Berichte liefernde Stadthaus die Staatssicherheit. Die Zeiten sind vorbei, wo wir uns den Weg nach oben mit dem 38er freischießen mussten. Jetzt arbeitet unser Geld für uns. Oder denkst du, der Weg ins Weiße Haus ist nicht mit Banknoten gepflastert? Ein Haufen von unserem Geld geht nach Washington. Ja, das ist Tatsache. Ja, ich rede nicht von der Steuer, ich rede von dem Kies, der die Brieftaschen der Abgeordneten dick macht. Ja, noch Bier? Aber zurück zur Story. Da der Casinobesitzer Felix Rieger offenbar die Seiten gewechselt und sich dem neuen Mann Rix zugeschlagen hat, will das etablierte Syndikat aufräumen. Ein eingeflogener Auftragskiller soll Rieger beseitigen, um die angestammten Verhältnisse wiederherzustellen. Wir haben Filialen auf 3 Kontinenten. Wir arbeiten mit einem Jahresumsatz bis zu 2 Milliarden Dollar. Wir handeln mit Rauschgift, Prostitution, Glücksspiele wie Ford mit Autos und United Foods mit Orangen. Ein Geschäft wie jedes andere, genauso dreckig und genauso sauber. Dabei krisenfest. Depressionen oder Boom. Wir bleiben stabil. Traum, Glück und Weiber, das sind ewige Werte. Noch gibt es allerdings in dem Machtpoker einen schwer einzuschätzenden Mitspieler, die Polizei. Bei der Untersuchung von Riegers angeblichem Selbstmord wird sich zeigen, wie die Cops es mit den ewigen Werten halten. Der Tod ist kein Geschäft. Von Max Messer am 4. Oktober wie immer um 0.05 Uhr. In der Woche darauf können wir mit einem brandneuen Hörspiel von Oliver Bukowski aufwarten, dem Autor von Monis Männer zum Beispiel und der Krimireihe um die beiden einander in inniger Streitlust zugetanen Kommissarinnen Sajoscha und Schulz. Diesmal ist sein angeschlagener Protagonist ein degradierter Hauptkommissar namens Morten van de Jörgensen. Mitte 40, Spitzname Snaps. Also Snaps, ja. Snaps? Säufst du? Van de Jörgensen hat eine bemerkenswerte Abwärtskarriere vorzuweisen. Von Interpol über Europol zum Bundeskriminalamt. Und jetzt frisch gestrandet in der Polizeidirektion Frankfurt an der Oder. Der Hauptgrund ist wohl, dass er es mit den Vorschriften nicht so genau nimmt. Selbst meine Spesenabrechnungen sind ein Fall für den Rechnungshof. Na bitte! Und wir wollen mal den Alkohol- und Sexismusvermerk nicht vergessen, ja. Gemeinsam mit seinen neuen Kolleginnen, der Dienststellenleiterin Dr. Kirsten Kleberg und der jungen Kommissarin Kathi Rappeck, los, kommt da jetzt beide mal! Inspiziert Jörgensen den aktuellen Tatort, den sie sich, wenn sie zart beseitet sind, besser nicht so genau anschauen. Heilige Uhr! Was ist hier was? Da, wo Sie stehen, ist der Kopf. Das andere, naja, sehen Sie ja selber. Die Beine sind gleichmäßig auf 10 Quadratmeter verteilt. Der Mähdrescher? Ja, 2-mal drüber und dann noch immer drauf gewendet, bevor es der Fahrer gemerkt hat. Tja, diese landwirtschaftlichen Geräte sind halt enorm effizient. Sie sagten, dass die beiden schon 2 Tage liegen? Die Maden sind auf circa 12 Millimeter Länge. 20 Stunden? Das haben Sie gesehen? Ja, Sie ja auch. Nee, war ein Tipp von einer Spurensicherung. Mann, Sie stehen verkehrt rum. Wo kicken Sie eigentlich hin? In den Wald? Wird das hier so ein Monk-Ding oder halten Sie es nicht mehr aus? Irgendwas? Also, irgendwas ist hier... Ach, ich weiß nicht. Na, dafür haben wir es aber nicht gecastet. Das können wir prima selber. Ach, ich weiß nicht. Kathi! Bei dem Durcheinander an Leichenteilen... Schnittwunden an der Hand, da Abwehrspuren... Das ist eine Hand? Wird die Identifizierung der Opfer zur echten Herausforderung? Da brauchen die 3 Ermittler für wahr eine Beobachtungs- und Kombinationsgabe wie der Fernsehdetektiv Adrian Monk, um auch nur den kleinsten Anhaltspunkt zu bekommen. Kathi Rappeck zieht ihre Schlüsse anhand der Kleidungsstücke. Einer der beiden ist vermutlich aus dem Dorf, der andere vom Meisenhof. Eine Art Kommune, die auch ökologisch anbaut. Es ist, wohlgemerkt, der einzige Hof in der Gegend, der keine Pestizide einsetzt. Keine Konflikte? Gar kein Ausdruck. Die fetzen sich wie deutscher Bauernkrieg. Der Ökohof hat auf Facebook gerade zu einer neuen Mordsaktion aufgerufen. 3 Klicks nehme ich an. Der Bauernkrieg zwischen der Öko- und Kunstkommune Meisenhof und den umliegenden Bauern in der von Arbeitslosigkeit gebeutelten Region dreht sich nicht nur um das Streitthema stinkender Biodünger gegen grundwasserverseuchendes Gift. Die Einheimischen würden den dahergelaufenen Ökos gern mal zeigen, was eine Frocke ist. Die haben jetzt nämlich auch noch die Dreistigkeit, ein Erntedankfest veranstalten zu wollen in ihrem alten Dorfsaal. Zwar haben die alteingesessenen Reetsdorfer von dieser Möglichkeit seit Jahren keinen Gebrauch mehr gemacht, aber darum geht es ja nicht. Wenn hier wer die Ernte feiern sollte, dann sie. Kapern diese Leute jetzt auch noch unserer eigenen Tradition. Um eine Eskalation und mögliche weitere Gewalttätigkeiten zu verhindern, kann man nur auf den vernünftigen und charismatischen jungen Bürgermeister hoffen, der versucht, den Knüppelbauern dadurch Einhalt zu gebieten, indem er ihnen den Spiegel vorhält. Liebe Gemeinde, ich versichere, morgen ist es vorbei mit dem Eisenhof. Gleich morgen gehen wir wieder zur Arbeit auf unsere Felder. Ja, gut, ich meine, es sind nicht mehr so richtig unsere Felder. Sie gehören der Hamburger KTC Agrar. Ein Abwasch. Raus mit den Fremden, raus. Denn wie steht es sehr richtig auf unseren Plakaten gegen den Meisenhof? Reetsdorf den Reetsdorfern. Reetsdorf den Reetsdorfern und nur den Reetsdorfern. Bitte, Leute. Zwei Menschen. Zwei Jungen noch sind gestorben. Das ist einfach nur elendtraurig. Dem inzwischen vorliegenden forensischen Bericht zufolge sind die beiden Bedauernswerten erstochen worden. Einer von ihnen wurde als der Maschinenbauer Jan Spätzke identifiziert, der den Ökos regelmäßig zur Hand ging. Also ist Jan die Verbindung zwischen den Fronten. Ein Reetsdorfer im Meisenhof. Doch war Jan ein Nestflüchter oder ein Kuckucksei? Deserteur oder Spitzel? Wo ist Jörgensen? Jörgensen verfällt auf die, Snaps-Idee, sich undercover in die Kommune einzuschleichen. Wenn das mal gut geht. Für das Hörspiel Snaps von Oliver Bukowski können wir Ihnen, liebe Hörer, sogar zwei Sendetermine anbieten. Die Ursendung auf Deutschlandradio Kultur am Montag, dem 6. Oktober um 21.30 Uhr und bei uns im Deutschlandfunk am Samstag, dem 11. Oktober um 0.05 Uhr. Drei Wochen auf der Paradise. Das größte und teuerste Schiff, das jemals über die Weltmeere gefahren ist. So stand es in der Werbung der Reederei. Paradise. Den Privatdetektiv Castor Troja haben wir ja schon in manch brenzliger Situation erlebt. Zuletzt, als er auf der Suche nach versteckten Nazi-Akten in einer stockfinsteren Höhle im Gebirge festsaß. Was bitte macht der Schnüffler auf einem Luxusliner mit Kurs in die Südsee? Das kann er sich doch gar nicht leisten. Imochito, zum Wohl, Sir. Danke, Sir. Nun, wenn der letzte Klient statt Bargeld oder Scheck nur zwei Tickets für das Kreuzfahrtschiff Paradise in Zahlung geben kann, lässt man sie ja nicht verfallen. Oh Mann, Troja, ist dieser Pool riesig. Mann, wie riesig ist der denn? Wow. Castors Sekretärin Beatrice ist jedenfalls begeistert. Castor selbst eher nicht. Ja, ziemlich eng. Reicht doch. Und die Fenster? Was denn für Fenster? Ich meine ein Fenster zum Rausgucken. Wir haben Idee. Hä? Innendeck. Eine Innendeckkabine, Troja. Das heißt, es gibt keine Fenster. Aha. Ja. Und der Griesgram soll Recht behalten. Es war nach Mitternacht. Ich war auf einer der Liegen am Pool eingeschlafen. Und erwachte von einem Geräusch. Jemand schnaufte dicht neben mir. Ein Mann schritt vorüber, groß und kräftig. Auf seiner Schulter trug er ein großes, schweres, längliches Bündel. Er lief bis zur Reling und blickte sich um. Plötzlich stemmte er das Bündel hoch und kippte es in Richtung Wasser. Im letzten Moment, bevor der Gegenstand aus meinem Blick verschwand, schlug die Hülle etwas auf. Ich war sicher, dass ich darin zwei menschliche Beine gesehen hatte. An den Füßen steckten weiße Tennisschuhe. Für Unregelmäßigkeiten aller Art ist der sogenannte Cruise Director zuständig. Unerlaubte Müllentsorgung. Tja, Sie glauben, es könne sich um einen Angehörigen der Besatzung handeln? Das wäre natürlich eine Sauerei. Der Müll hatte zwei Beine, die in weißen Stoffschuhen stecken. Wir werden das selbstverständlich überprüfen, Ihre Beobachtung, Herr... Troyer. Einen Teufel wird er tun, der geschniegelte Herr in der weißen Uniform. Falls nämlich an Troyas Hirngespinsten etwas dran ist, könnte das Image der Reederei unermesslichen Schaden nehmen. Ein Mann wie Castor Troyer hingegen kann es keineswegs auf sich beruhen lassen, wenn tatsächlich ein Mann über Bord gekippt wurde. Wir müssten versuchen, in das Schiff reinzukommen. Ich meine dorthin, wo nur die Angestellten hin dürfen. Troja, du bist Detektiv. Du bist kein Polizist, du bist kein Staatsanwalt. Du bist hier, um Urlaub zu machen. Wir sind auf dem Traumschiff, in der Karibik. Hier ist alles, was ein Mensch braucht, um glücklich zu sein. Ich verstehe das einfach nicht. Wie Beatrice so richtig sagt, Castor ist Detektiv. Und so einer findet einen Schleichweg in die Eingeweide des schwimmenden Ungetüms. Leider nicht unbemerkt. Ich ahnte, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Einen riesengroßen, dummen, leidenhaften Fehler. Sie kommen mit. Ich arretiere Sie. Was tun Sie? Sie haben das schon richtig verstanden. Falls Sie Schwierigkeiten machen, sind hier genügend Leute, um Ihnen auf die Sprünge zu helfen. Sie zerrten mich unter Deck und sperrten mich in einen Raum, der einer Gefängniszelle täuschend ähnlich. Keine Fenster, natürlich nicht. Troja sitzt also doch wieder fest. Kurz entschlossen unterbricht Beatrice ihre Schwelgerei auf dem qualmenden, all-inclusive Nichtraucherkoloss und übernimmt den Fall. Am 18. Oktober um 0.05 Uhr, Paradise von Tom Peukert. Diesmal mit Hans Krämer als Castor Troja sowie Tanja Schleif als Beatrice, Rainer Schöne als gelecktem Cruise Director und Regina Lemnitz als trinkfreudiger Passagierin, die Angela Lansbury's verschrobener Mrs. Otterborn in dem Film Tod auf dem Nil in nichts nachsteht. Full Service. Die Firma meint das furchtbar ernst. Mojito? Für die wenigen Krimi-Hörer, die es noch nicht wissen, Der letzte Detektiv ist eine apokalyptische Science-Fiction-Serie von Michael Koser, die in 42 Folgen beim Bayerischen Rundfunk zwischen 1983 und 2001 produziert wurde. Ihr Titelheld ist der nachnamenlose Detektiv Jonas, der auch schon vor über 30 Jahren in Euro und Cent honoriert wurde. Für 120 Euros pro Tag und Spesen. Jonas ist der letzte seiner Zunft, die ihre Urväter in Sam Spade und Phil Marlowe hat und lebt in Babylon, der letzten halbwegs funktionierenden Großstadt, Hauptstadt der Vereinigten Staaten von Europa. Gegen die Tristesse einer regengrauen Atmosphäre wie im Film Blade Runner setzt Koser ein wirksames Mittel ein. Jonas' albernen, quasselnden Computer Sam. Trari, trara, die Post ist da. Soeben erreicht uns folgende E-Mail, adressiert an Jonas, nur Jonas. Piep! Die 34. Folge der Serie entstand 1998. Und so stellte sich der Autor damals die heutige Gegenwart vor. 19. Oktober 2014. Kaufhaus Wunderland. Tigrisplatz, Babylon. Camelot Fashions, der größte Textilkonzern in Europa, führte Bade- und Freizeitmode vor. Natürlich Computerdesign, keine Haute Couture. Natürlich Androidinnen, keine menschlichen Models. Großer Andrang, sehr viele Frauen, viele Männer, ein paar Transis. Und mittendrin Jonas. Wie das, werden Sie fragen. Was sucht der letzte Detektiv auf einer Modenschau? Das kam so. Jonas ist von der Modepublizistin Carmela Canapé beauftragt worden, ihre verschwundene Mutter Vivian Eastwood zu suchen. Als einzige Modeschöpferin Babylons ist sie eine der letzten Bastionen menschlicher Kreativität in einem durchdigitalisierten Kulturbetrieb. Movie und Theater sind verschwunden. Holo-TV wird von Computern geschrieben, gemacht, gespielt. Menschen gibt's nur noch beim Radio. Und eben in der Haute Couture. Solches Menschenwerk wird vom Staat durch Steuerbefreiung honoriert, wovon auch der Modekönig Arthur Artus profitiert. Arthur Artus, König Artus, Monarch über Camelot Fashions und alle dort Beschäftigten. Wenn ich will, kann ich jeden feuern auf der Stelle. Nicht wahr, mein Kind? Artus hat sich draußen in der Wildnis die mittelalterliche Biosphäre Avalon eingerichtet. Merkwürdige Dinge sollten in Avalon vorgehen. Unheimliche, gefährliche Dinge. Menschen sollten da verschwinden. Auch Vivian Eastwood? Sie soll ihre neueste Kollektion in Avalon vorführen. Also mischt sich Jonas und das Publikum. Und siehe da, während der mittelalterlichen Präsentation gerät eine der Rüstungen ins Wanken. Bis sie umfiel, mit großem Geschäfer. Das Visier sprang auf. Totenstille. Vivi! Vivian Eastwood! In der Rüstung! Ich glaube, sie ist tot. Eckhart! Rufen Sie die Kripo an! Wie apart, die verschwundene Top-Designerin ist zum Bestandteil ihrer eigenen Kollektion geworden. Artus scheint die Art und Weise, wie das passierte, nicht arg mitzunehmen. Herzschlag. Schlicht und tragisch. Die Kripo erschien. Nicht mein alter Feind, Chefinspektor Brock. Ein leibhaftiger Kommissar namens Prick. Dazu ein Techniker. Und natürlich der Pathomat. Das ist das Gerät, das anstelle eines menschlichen Gerichtsmediziners die Daten analysiert. Die Tote wurde aus der Rüstung geschält und an den Pathomaten angeschlossen. Kommissar Prick rief die Daten ab und diktierte sie dem Techniker. Jonas blieb in der Nähe und machte lange Ohren. Daten und Fakten sind wichtiger als Geistesblitze. Das hatte ich im Fernkurs für angehende Privatdetektive gelernt. Auch wenn der elektronische Kollege diese Schnelldiagnose Herzschlag bestätigt, hält Jonas seinen Auftrag, Camillas Mutti suchen und finden, damit noch nicht für erledigt. Wenn Jonas ihre Mutter schon nicht lebendig gefunden hatte, wollte er doch wenigstens die Umstände ihres Todes aufklären. Zu vieles ist noch unstimmig und ungereimt. Die Rüstung stammt fraglos aus Majestät Artussis Beständen. So ist es. Frage: Wie ist Eastwood in die Rüstung geraten? Weiß ich nicht. Wann und wo? Als Artus den Helm abnahm, hat er blitzschnell was rausgenommen und in die Tasche gesteckt. Was war das? Und diese merkwürdigen Pathomat-Daten. Eine fähige Mitarbeiterin war für die Ausstattung verantwortlich, hat Artus gesagt. Also auch für die Rüstung. Wie heißt die Dame? Laut Programm führt sie den Namen Miriam Kraus. Piep, laut Piep. Nee. Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, hier haben Jonas und Sam noch eine Menge Klärungsbedarf. Wo wohnt sie? Ist sie zu Hause? Weiß ich auch nicht. Drachentöter. Aus Michael Kosers Science-Fiction-Krimiserie Der letzte Detektiv hören Sie am 25. Oktober, 5 Minuten nach Mitternacht. Auf, meine Herrschaften! Der Helikopter wartet. Wir fliegen nach Avalon. Soweit unsere Vorschau auf die nächsten Mitternachtskrimis im Deutschlandfunk. Nachzulesen sind Titel und Termine in unserem Spezialheft Hörspiel Feature, das wir Ihnen gerne kostenlos zusenden oder für eilige unter deutschlandradio.de/hörspiel. Und nun wünschen wir Ihnen noch eine schöne Radionacht. Schon gut, ich gebe auf. Ich bin durchgefallen. Ich werde Sie jetzt mit vorgehaltener Waffe zwingen, das Radio abzustellen. Was? Sie wollen mich erschießen? Erst Sie, dann das Radio, dann mich.